ist das wirklich alles, was du mit deinem Leben machen willst, was du erreichen willst und wofür du dich einsetzt? Diese Welt geht vor die Hunde, wenn wir nicht zusammenhalten. Es gibt so viel, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Hallo liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Somebody Else und heiße euch zu meinem Metal Challenge Prodigy Monetize herzlich willkommen. Heute der Gutmensch. Quälende Massentransporte und belanglose Massentierhaltung. Du lässt tatsächlich für deinen Genuss Tiere leiden, lässt andere Menschen Tiere jagen, töten, sie ausweiden und dann noch für dich kochen. Hast du denn kein Herz für Tiere? Was? Du könntest kein Tier selbst töten? Was bist du denn für ein Mann? Geh endlich raus! Folge deinen Trieben, jage sie und schlachte sie ab. Ich bin überzeugter Veganer und ich kümmere mich sehr gerne um alleinstehende Tiere. Du könntest auch mal eine Katze oder einen Hund oder einen Wellensittich von Tierheim in deine Einzimmerwohnung nehmen. Bist du denn ein Unmensch? Und Menschen, liegen sie dir wenigstens am Herzen? Ich opfere ja jede Minute für behinderte, bedürftige Alte, während du nicht einmal deine Oma zweiten Grades besuchst und einfach Fußball spielen gehst. Du hast ja noch nicht einmal einen Spendenvertrag von Ärzte ohne Grenzen und bist von aggressiven Obdachlosen und von betrunkenen Punks genervt. Ich spende jeden Cent für Organisationen, die Menschen helfen, aber auch Frauen. Liegt dir wenigstens unsere Natur am Herzen? Sie und unsere Kinder sind unsere Zukunft. Du kaufst noch immer Produkte mit Plastik und lebst nicht wie ich in einem natürlich abbaubaren Baumhaus? Schäm dich! Ohne zu fragen schiebe ich Rollstuhlfahrer über Treppen, zerre Blinde über Kreuzungen und rühme mich mit Zivilcourage, wenn Menschen ungerecht behandelt werden. Du riskierst ja nicht einmal deinen Job für unproduktive Mitarbeiter. Interessierst du dich wenigstens für die Politik, liest die Zeitung, glaubst den Medien und bleibst somit am Laufenden? Bist du zumindest dagegen und gehst auf Demonstrationen? Was soll sich ändern, wenn wir nicht alle zusammenhalten und meine Meinung vertreten? Ich arbeite 90 Stunden in der Woche, denn ich habe Ziele. Ich rufe täglich bei meiner Bank an, wo ich sehr beliebt bin und schaue, dass ich immer den optimalen Handyvertrag habe. Hast du überhaupt einen Bausparvertrag? Sei sozial, sitz nicht die ganze Zeit zu Hause und lese und schau fern, sondern geh endlich einmal Fußball spielen. Achte auf deine Ernährung und auf deinen Körper, er ist dein Tempel. Und such dir endlich einmal Freunde, um die du dich sozial kümmern kannst. Du kotzt mich an. Schon witzig, wie weltverbessernde Vegetarierliebhaber, spendende Greenpeace-Altenpfleger, wirtschaftspolitische Workaholics und soziale Yogakinder, Fußballlehrer nur ihre Aufopferungen in ihrer kleinen Welt sehen und andere verurteilen, die sich nicht für ihre Ideale einsetzen. Niemand mag allem gerecht werden. Nur zu oft stilisieren Menschen ihre eigenen Tugenden und Wertvorstellungen in die Höhe und vergessen dabei, wie vielen Idealen sie selbst nicht entsprechen. Wir sollen stets bemüht sein, das Beste zu geben und müssen uns doch eingestehen, dass wir nicht allen Anforderungen und Idealen dieser Welt gerecht werden können und oft auch nicht wollen. Bei Super Size Me, Plastic Planet, dem aktuellen amerikanischen Präsidenten und Massentierhaltung. Was sind eure Top 3 Themen, denen sich die Menschheit als erstes widmen sollte? Über eine 5-Sterne-Bewertung würde ich mich sehr freuen. Unter HD Somebody Else findet ihr mich auf Twitter, Facebook, Instagram, meinem Blog bei WordPress und natürlich auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.